Dein kleines Herz ist in Aufruhr. Deine Augen voller Sorge. Warum konnten meine Freunde heute nicht in die Schule gehen? Du fragst mich, wer war Hitler? Mama, warum hat er das getan? Mir fehlen die Worte, es gibt keine, um das zu erklären. Ich träum von einer Welt, in der wir alle friedlich zusammen sind. Ich träum von einer Welt, in der es genug für alle gibt. Ein Zuhause für jedes Kind. Du liegst in meinen Armen, weil du das so magst. Ich halte dich heute fester als an jedem anderen Tag und träum von einer Welt, in der du sicher bist, in der du glücklich wirst. Wie kann ich dich beschützen? Das Wertvollste, was ich hab. Ich denk an die Mütter auf beiden Seiten, die nichts mehr haben als ein Grab. Und wenn wir morgen aufstehen, wird unser Leben einfach weitergehen. Die Gleichzeitigkeit der Dinge ist schwer zu verstehen. Ich träum von einer Welt, in der wir alle friedlich zusammen sind. Ich träum von einer Welt, in der es genug für alle gibt. Ein Zuhause für jedes Kind. Du liegst in meinen Armen, weil du das so magst. Ich halte dich heute fester als an jedem anderen Tag und träum von einer Welt. Ich wirst. Oh, ich bin dein Beschützer, wohin auch immer du gehst. Oh, und wenn dein Himmel schwarz wird, zeig ich dir den Weg. Ich träum von einer Welt, in der wir alle friedlich zusammen sind. Ich träum von einer Welt, in der es genug für alle gibt. Ein Zuhause für jedes Kind. Du liegst in meinen Armen, weil du das so magst. Ich halte dich heute fester als an jedem anderen Tag und träum von einer Welt, in der du sicher bist, in der du glücklich wirst.